Durmuyor. Guten Tag, mein Name ist Blur. Ich bin die Dienstleiterin der Arztin auf der Station und würde gerne das Erstgespräch mit Ihnen führen. Ist das in Ordnung für Sie? Ja, Frau Doktor. Zuerst werde ich ein paar Fragen zu Ihrer Person stellen, dann direkt Ihren aktuellen Beschwerden übergehen. Wie heißen Sie denn? Ja, Frau Doktor, mein Sohn ist krank, Frau Doktor. Oh, ja, Ja, evet. leider hat er Fieber und gestern Abend hat er Schüttelfrost. Deswegen komme ich. Seit 2 Tagen hat er Fieber, aber ich weiß nicht, was ich machen soll. Okay, wie heißt Ihr sonst Name? Ja, mein Sohn heißt Lukas Meyer. Lukas Maya, Ja. könnten Sie Ihr Sohn Vor- und Nachnamen buchstabieren? Ja, Lukas, Lukas. Lucas. Ja, Cas. Lukas. Ja, K. Und A S, okay. ja, Meier, Meier, Meier. Okay, Maya. Ja. Herr Maya. Ich bin Mutter, Frau Doktor. Mutter, okay. Mutter von Lukas, ja. Okay, Frau Maya, wie alt ist Lukas? Ja, Lukas ist 2 Jahre alt. 2 Jahre. Ja. Okay, wie groß ist er? Ja, Sie? an nächster Zeit habe ich nicht gemessen, aber Ein. 1 Meter 15 Zentimeter, denke ich. Okay, und wie groß ist er? Ja, 20 oder 70, von 17 bis 20 Kilogramm. Ich weiß nicht genau. 18 Kilogramm. 18 oder 20, okay. Ja. Wie heißt Ihr Hausarzt oder Ihre Hausärztin? Ja, mein Hausarzt heißt Wolfgang Stein. Wolfgang Stein. Stein, ja. Okay, Wolfgang Stein. Frau Ja. Wolfgang oder Herr Stein, ja. Herr Wolfgang Stein, okay. Lukas hat Fieber und Schüttelfrost seit 2 Tagen. Ja, Frau Doktor. Haben Sie ihm Körpertemperatur gemessen? Ja, heute Morgen war er 40 Grad. Okay. Und habe ich gestern äußere gekühlt, Kopf- und Beinkühlung habe ich gemacht. Und habe ich meinen Sohn mit Kaltwasser geduscht. Aber ja, die Fieber hat nicht gesunken. Und habe ich gestern auch ein Säpchen gegeben, aber ein bisschen geholfen, aber ja, er hat ständig Fieber und auch ich weiß nicht, aber hat auch Schmerzen, denke ich, weil sie immer weint, weil er immer weint. Okay. Seit 2 Tagen und er möchte nicht spielen, er möchte nicht essen und er fühlt sich sehr müde, denke ich. Ja, Ja. ich verstehe. Gibt es in Ihres in Ihrer Familie jemanden mit ähnlichen Beschwerden? Oder Lukas ist Einzel? Ja, Lukas ist Einzel, ja. Kein ähnliche Beschwerden haben wir. Wir Okay. haben kein Fieber, kein, ja. Hat Lukas früher ähnliche Beschwerden? Ja, vor einem Jahr hat er auch ein Fieber und unser Hausarzt hat uns gesagt, dass er Mandelentzündung hatte. Aber jetzt sieht er immer ihr Ohren. Okay. Ja, ich verstehe. Ohren. Und er ist sehr schläfrig. Sehr schwierig. Ja, sehr schläfrig und ich habe alle Kühlung gemacht, aber Hat hilflos. er Übelkeit auch? Ja, zweimal erbrochen auch. Seit 2 Tagen zweimal erbrochen und er möchte nichts essen, ja. Wie sah das Erbrochenes aus? Ja, er hat bevor Milch getrunken und erbrochen war milchrig, ich kann Ich. sagen. Wie Milch, ja. Okay, ich verstehe. Hat er Wasserlassen oder Stuhlgangprobleme? Ich meine, hat er diğer Durchfall? Durchfall hat er nicht, aber er lässt Wasser sehr wenig. Heute besonders. Er hat kein Wasser lassen. Ich habe beobachtet, aber ich kann nicht sehen. Ja, das geht nicht. Harn ist sehr wenig. Okay, das geht nicht Und sehr gut. Okay, er schläft nicht gut auch, ich denke. Ja, seit 2 Tagen, besonders nachts, er weint immer und er schläft nicht gut, aber seit morgen, er immer möchte schlafen und Möchte ich schlafen. möchte nicht spielen, er möchte nicht etwas essen und wenn ich etwas frage, er möchte nicht Antwort. antworten, nur mit kurzen Wörtern, ja oder nein sagt. Und Augen ist immer zu und wenn ich etwas sage und er gebe Antwort, dann schlaft Okay, nochmal. hat er Nachtschweiß auch? Gestern Abend auch hat Nachtschweiß hat er und gesittert gestern Abend. Zittert, okay. Ja. In letzter Zeit Lukas ab oder zu genommen? Nein, kein Produkt. Okay. Vielleicht seit 2 Tagen 1 Kilo Ja, abgenommen, ich weiß nicht. ich freue mich. Und haben Sie eine Hautveränderung beim Lukas bemerkt? Nein, habe ich nicht bemerkt. Einige Rötung oder Flecke. Nein, habe ich nicht bemerkt, Frau Doktor. Okay. Hat Lukas irgendwelche chronischen Erkrankungen? Nein, hat er keine Erkrankung, aber wenn er geboren ist, war er gelb. Deswegen 15 Tagen hatten wir in der Krankenhaus geblieben zusammen und er hat Blue-Licht-Therapie bekommen wegen gelb Haut. Aber nach der Blue-Licht-Therapie, er war ganz normal und ja, hat er Okay. kein Problem, Frau Doktor. Hat er diese Therapie, wenn er geboren hat? Ja, Wenn geboren ist. Ja. Nach er... dem Geburt, ich kann sagen. Okay. Und er nimmt keine Medikamente. Jetzt Regelmäßig oder? Medikament, nein. Routine, Alltag. Nein, ich hab seit 2 Tagen zweimal Säppchen Selbst. gegeben, aber ein bisschen geholfen. Sein Fieber bis 38 gesunken, aber nach 3 Stunden nochmal erhöht. Okay, wurden schon mal operiert? Nein, nein. Wurde er? Nein. Nein, nein, er wurde nicht operiert, Frau. In ihrer ist bei Ihnen irgendwelche chronischen Erkrankungen bekannt, sind bei Ihnen bei Ja, ich habe Zuckerkrankheit, Typ 2 Zuckerkrankheit. Ha. Und Und ich habe ich beim Vater ja Lukas Vater hat unser Vater ist ja Lukas Vater ist ganz gesund, und okay. Hat Lukas Lukas hat eine Schwester. Schwester, Lukas okay. hat eine Schwester, sie ist 7 Jahre alt und sie ist ganz gesund. Okay, sehr gut. Aber er hat Allergie, Frau Doktor. Er hat Allergie, Nein, okay. nein, sie hat, Lukas Schwester hat Allergie gegen Katzenhaare. Katzenhaare. Und Okay. manchmal ja, nehme ich nehme, nehme sie nimmt sie Medikamente gegen Allergie. Okay. Okay. Hat Lukas irgendwelche Allergie? Oder Nein, Frau Doktor. Unverträglichkeiten? Nein. Nein, ich habe nicht bemerkt, Frau Doktor. Er trinkt Milch und er isst alles. Okay, sehr gut. Es freut mich. Und ist Lukas vollständig geimpft? Wir haben alle Impfungen gehabt. Okay, sehr gut. Waren Sie in letzter Zeit im Ausland? Ausland? Mit Lukas, ja. Mit Ich Lukas? meine. Nein, Frau Doktor. Wir sind immer in Deutschland. Okay. Was machen Sie beruflich oder Ihr Ehemann? Ich bin Lehrerin, Frau Doktor. Lehrerin. Okay. Ich Und arbeite Teilzeit jetzt. Ich kümmere mich, Lukas. ja, sehr Vormittag Lukas besucht Kita und nachmittags kümmere ich mich um gut. Lukas. Okay. Wissen Sie, in der Kindergarten gibt es andere Kind oder Kinder Ja, haben? manchmal Kinder haben Fieber, aber ich weiß nicht, ob ein hat ähnliche Beschwerden heutzutage. Okay. Rauchen Sie oder Lukas Vater? Ja, Lukas Sie Vater rauchen? raucht. Ich Lukas. rauche nicht aber. Aber Okay. er raucht draußen, Frau Doktor. Zu Hause er raucht nicht. Okay. Sehr gut. Ich gratuliere Sie. Und trinken Sie Alkohol? Ab Sie und zu, Frau Doktor. Ab und zu im Feiertagen ein Bier oder manchmal ein Glas Wein trinke ich. Und Ihr Vater, Lukas Vater, trinkt gelegentlich. Ja, er trinkt gelegentlich auch. Wir trinken zusammen manchmal, aber. Drogen Sie, hatten Sie jemals mit Drogen? Drogen, ja, Gras. Nein, niemals habe Ja, ich nicht sehr gut. gehört. Treiben Sie regelmäßig Sport? Ja, ich treibe regelmäßig Sport. Dreimal pro Woche laufe ich, ein Tag pro Woche schwimme ich. Ein Tag schwimmen, okay. Ich schwimme, ja. Hat Lukas häufig kranken geworden? Ist Lukas häufig krank geworden? Nein. Yani nicht krank geworden. Letzte Krankheit war letzte Jahr. Letzte Jahr. Er war letzte Jahr krank, letzte Mal. Und das ist so weiter. Aber das ist sehr ständig. Was muss ich machen, Frau Doktor? Er hat jetzt auch Fieber. Okay, ja, ich habe keine weiteren Fragen, Frau Maya. Jetzt werde ich Lukas körperlich untersuchen. Dann ich werde eine venösen Zugang legen und ein Schmerzmittel und eine Fiebersenken verabreichen. Und ich werde Lukas ich werde Lukas sehr engmaschig überwachen. Jetzt und ich möchte und ich würde die alle Vitalparameter überwachen. Wenn er brauchen, wenn er Sauerstoffsättigung brauchen. Ich gebe auch Sauerstoffsättigung. Nein. Okay. Möchten Sie etwas hinzufügen oder Ja, fragen? müssen wir im Krankenhaus Ja. bleiben, oder? Ja, jetzt Sie müssen im Krankenhaus bleiben. Zuerst müssen wir Lukas stabilisieren. Deshalb ich denke Lukas stationär Aufnahme wir werden Lukas stationär aufnehmen. Aber ich werde diese Beschwerden mit meinem Oberarzt besprochen. Dann sobald alle Ergebnisse erhalten, entschieden wir, ob er im Krankenhaus bleiben. Bitte warten Sie hier und ich werde gleich kommen. Anna. Ja, Frau Doktor, was vermuten Sie, was hat Lukas? Wir haben kein ähnliche Beschwerden bevor und ich habe Angst. Mein Sohn Ja. spricht nicht und er ist nicht. Ja, Was okay. vermuten Sie? Ja, ich Ist verstehe. das ernste Situation oder? Die Situation ist ernst oder? Ja, ich habe eine Vermutung, das kann eine Ohrentzündung, aber Lukas allgemein Zustand ist nicht sehr gut. Deshalb zuerst müssen wir die allgemeinen Zustand des Lukas stabilisieren und dann werden wir schnell Fieber senken und Schmerztherapie beginnen. Okay, Frau Doktor. Ich warte auf hier dann. Ja. Eine Schwester Silva kümmert sich sehr um und ich werde gleich kommen. Okay, Frau Doktor, ich bedanke mich darauf. Vielen Dank. Ama ensesaklı falan sorsam iyi dedim. 2023. Erste. 2023. Erste, 23. 2000. Hat er auf irgendeine Körperregion gezeigt? Ich Zum verstehe Beispiel nicht. Ohr oder Bauch. Schmerzen oder ich verstehe nicht. Ja, hat er irgendeine Körperregion gezeigt? Ja, Kulağım. er sieht immer Ohren. Er sieht immer Ohren. Nur Beide Ohren. Ohren, oder? Ohren, ja. Welche Seite? Beide Seiten. Beide. Beide. Immer sieht Ohren. Und er ist sehr unruhig und reagiert, aber seit heute Morgen reagiert nicht. Er möchte immer schlafen, deswegen komme ich zu Ihnen sofort. Welche Sirupe haben Sie ihm gegeben? Ich habe kein Sirup gegeben, ich habe nur Häppchen. Säppchen gegeben. Häppchen. Zweimal Säppchen gegeben und ich habe gekühlt, mit Kaltwasser geduscht, aber Fieber hat nicht gesunken. Beste. Frau Maya, Ja, Ihre bitte. Sohn sagte, Ihre Sohn irgendwo Schmerzen. Ja, ich weiß genau nicht, aber er hat immer ihr Ohren gezogen. Ohren. Recording Okay. Haben Sie Husten? Ja, er hat trockene Husten auch. Ist der Husten trockene, ja. Haben Sie Atemnot? Atemnot, ich habe nicht bemerkt, aber seit vor. Hat er Atemnot, ja. Ich habe nicht bemerkt, Atemnot, aber er sieht nicht gut aus, Herr Doktor. Okay. Nimmt er irgendwelche Medikamente regelmäßig ein? Nein, nein, nur habe ich heute und gestern Säpfchen gegeben. Normalerweise er nimmt nicht regelmäßig Medikamente, aber bis ein Jahr er hat Vitamin D eingenommen, regelmäßig. Okay, alle wichtige Fragen. Guten Tag, Herr Oberarzt. Ich möchte Ihnen einen neuen Patienten vorstellen. Haben Sie kurz Zeit für mich? Ja, bitteschön. Der Patient heißt Lukas Maya. Ist 2 Jahre alt, 1,15 Meter groß und circa 20 Kilogramm schwer. Lukas Maya stellte sich heute bei uns mit Begleitung seiner Mutter wegen seit 2 Tagen 40 Grad Fieber mit Schüttelfrost. Und mit Schüttelfrost und Emesis zweimal vor. Lukas berichtet über nächtliche Hyperhidrose, Tremor auch Lukas und berichtet oder? wie bitte? Lukas berichtet oder seine Nein. Mutter? Seine Mutter berichtet, dass Okay. Lukas nächtliche Hyperhidrose und Zittern hat. Und jetzt die Allgemeinzustand von Lukas war reduziert. Lukas befand sich in reduziertem Allgemeinzustand seit gestern. Er hat nicht Essen gegessen und getrunken. Und er ist jetzt schläfrig. Der Mutter hat eine Schmerzen an Oa von Lukas bemerkt, aber ja. Und Lukas in Lesseya eine Tonsillitis gehabt, aber alle Jahre war es gesund. Und niemand in der Familie hat ähnliche Beschwerden. Und Lukas hat keine Vorerkrankungen und nimmt keine regelmäßig Medikamente, bis auf Vitamin D. Lukas hat eine geborene Ikterus, Lukas hat geborene Ikterus, deshalb er im Krankenhaus gebleibt und eine Foto. Foto. Ja. Fototherapie mit Fototherapie behandelt. In der Familienanamnese wurde angegeben, seine Mutter hat Diabetes mellitus Typ 2. Sein Vater ist gesund und seine Geschwister ist gesund, aber Katzenhaare Allergie hat. Lukas Mutter arbeitet als Lehrerin Teilzeit Lukas geht eine Kindergarten bis Nachmittag. Aber der Mutter hat nicht ähnliche Beschwerden. Der Mutter hat keine Kinder mit ähnlichen Beschwerden Die bemerkt. Mutter, die Mutter, Die Mutter, ja. ja. Die Mutter hat keine Kinder mit ähnlichen Beschwerden im Kindergarten bemerkt. Er ist vollständig geimpft und hat keine bekannten Allergie. Und alle Familie war in letzter Zeit in Deutschland. Reiseanamnese ist unauffällig. Die Mutter ist nicht Raucherin, aber Vater ist Raucher, aber er raucht draußen. Niemand raucht in Hause. Beide Eltern trinkt gelegentlich Alkohol. Drogenkonsum wurde verneint. Sport ist important. Seine Mutter treibt seine Mutter läuft dreimal pro Woche und ein Tag schwimmt. Die analytischen Angaben deuten am ehesten auf Otitis media hin. Als Differentialdiagnosen kommen Warum denken Sie so? Welche Symptome sprechen für eine Otitis media? Okay, so als er säugt ihre Ohr. Deshalb ich denke, er hat eine Schmerzen im Ohr. Und er hat Fieber, Emesis und Staphylos. Deshalb denke ich, er hat eine Entzündung, eine Ohrentzündung. Deshalb kann ich eine Otitis media. Die Mutter hat zweimal eine Sepsis verwendet für Beschwerden für die physiologische Ektorus, ja, geborene Ektorus. Aber die Einnahme von zweimal Inception hat wenige Besserung gebracht. Als differenzielle Diagnosen kommen, Meningitis oder Tonsillitis in Betracht. Zur Abklärung der Beschwerden folgenden Maßnahmen durchgeführt. Zuerst werde ich körperlich untersuchen. Bei der Untersuchung achte ich darauf, allgemein Zustand den Patienten und ich werde Lunge und Herz und Bauch auskultieren und die Hautveränderung wie kalte oder warme Haut und Blase oder ja, ich beobachte der Haut über Dehydratation beurteilen. Ich werde der Haut über Dehydratation beurteilen. Ich werde Blut abnehmen. Ich würde großes Blutbild, Also, Sie Entzündungsparameter. haben gesagt, dass Sie auch die Nackensteifigkeit fragen würden. Welche Ja. körperliche Untersuchung, Methode kennen Sie für diese Situation? Ich meine Nackensteifigkeit als Ja. Differentialdiagnose Meningitis, ich meine. Welche Ja. körperliche Untersuchungsmethode kennen Sie? Kernigszeichen, ja. Kernigszeichen und die andere Zeichen ich werde überprüfen oder ich werde suchen Polzinski-Zeichen, ja. Zeichen Okay. und der Pass die Lukas Lukas ist in Lukas ist in reduziertem allgemeinen Zustand, deshalb möchte ich eine neurologische Untersuchung durchführen. Babinski oder andere Reflex werde ich kontrollieren. Okay, welche Komplikationen erwarten Sie bei der Otitis Media? In langer Zeit können wir Akkuse sehen. Ja, Akkuse ist eine wichtigste Meinen Sie Hypoakusie oder meinen Sie ja Hypoakusie? Okay. Hypoakkuse ja Hypoakkuse und diese Entzündung kann wiederkehrende Entzündung. Natürlich eine meine Perforation kann. Genau. Traumafels Perforation können wir sehen. Kann sein, oder? Trommelfells Perforation kann sein. Leidet er unter Husten? Nein, ja, ich habe nicht gefragt, aber die Eine Mutter. Kollegin hat schon gefragt, Ja, ob er er hat so Husten. könne husten, ja. Welche Komplikationen können wir erwarten? Pneumonie, Also ja, meine Pneumonie ist eine wichtige Komplikation, genau. Okay, machen Sie weiter. Sie haben schon die körperliche Untersuchung durchgeführt. Dann Blutlaboruntersuchungen würde ich durchführen, veranlassen. Einige Parameter wie großes Blutbild, Entzündungsparameter und Elektrolyte und Nieren- und Leberwerte bestimmen lassen. Und ich werde eine Ohruntersuchung und Mund- und Rachenuntersuchung durchführen mit Otoskop oder ne. Dann würde ich ein Röntgen des Thorax zwei Ebenen veranlassen, um die Pneumonie auszuschließen. Und gegebenenfalls ich habe unklare Befunde haben ich habe ich unklare Befunde habe, würde ich eine Lumbarpunktion durchführen, um die Meningitis auszuschließen. Ja, gut. Okay. Dann Therapiemöglichkeiten. Lass uns über ein bisschen Therapiemöglichkeiten sprechen. Ja, sollte sich die Verdachtsdiagnose bestätigen als Otitis media, wird folgende Therapie schlage ich die folgenden Therapie vor. Zuerst würde ich Lukas stationär aufnehmen und die Vitalparameter überwachen, überprüfen und einige venösen Zugang legen und ausreichende Flüssigkeit zuführen und Schmerzmittel und Analgetika und Antipyretika verabreichen und eine Antibiose-Therapie beginnen. Welche Antibiotikatherapie würden Sie Lukas, ersten Fall ja. bevorzugen, ja? Lukas hat keine bekannten Allergie, deshalb zuerst werde ich Beta-Lactam-Antibiotikum, Penicillin beginnen. Ja. Okay. Und was empfehlen Sie die Mutter von Lukas nach der Behandlung? Ja, Lukas geht Kindergarten, deshalb kann wieder na ich empfehle nach dem Therapie Lukas sollte die kontrollieren zu gehen oder Okay, also wenn nötig, regelmäßiger Besuch ist wichtig. Die Schützen von Ohren und Wasser, ne? Besonders gute Zeit, kann wichtig sein, ich glaube. Ich bin mir nicht sicher, aber ja, ich denke so. Okay, gut. Sie haben gut gemacht. Wir haben schon über alles gesprochen. Was ist das denn für? Ja, okay. Rillekonvulsion Ja. in Heute haben wir einen neuen Patienten aufgenommen und möchte ich den Patienten Ihnen vorstellen. Haben Sie Kurzzeit für mich? Ja, bitte. Es handelt sich um Lukas Maya. Lukas Maya ist 2 Jahre alt und 17 Kilogramm schwer und 1,70 Meter groß. Er stellte sich bei uns heute seit 2 Tagen bestehende Praxis mit Sitten vor. Er wurde von seiner Mutter ins Krankenhaus gebracht. Er wurde von seiner Mutter ins Krankenhaus gebracht. Die Mutter erwähnt, dass ihr Sohn viel weine und sich oft am Ohr gezogen habe. Die zweimalige Einnahme von Einsatzchen habe keine Verbesserung gebracht. Das Fieber wurde 40 Zentigrad gemessen. Außerdem teilt die Mutter mit, dass er nicht essen und trinken möchte. Die Frage nach anliche Beschwerden im Umgebung des Kindes würde verneint. Die Beschwerden sind mit Schläfrigkeit, Inappetenz und trockener Husten einhergehen. Die vegetative Anamnese ist unauffällig bis auf Schlafstörungen wegen des Fiebers. An Vorerkrankungen sind keine bestimmte Vorerkrankungen bekannt. Und die Frage nach Rauchen, Alkoholkonsum und Drogen würden verneint. Aber ich habe keine Ahnung. Ja. Er ist in es zu Rita ge Kita Gitar. gehen, Kita gehen, ja. Ja. Ich gehe von einem Verdacht auf Otitis Media aus, da der Patienten typische Symptome dafür ausweist. Der Patient berichtete über Schläfrigkeit und Schläfrigkeit, die Mutter des Kindes erwähnt, dass ihr Sohn sich oft am Ohr gezogen habe. Das spricht für Otitis Media. Als differenzielle Diagnose kommen Meningitis, Pneumonie und Sinusitis in Betracht. Um meine Verdachtsdiagnose zu bestätigen, würde ich zunächst den Patienten vital Parameter überwachen. Dann würde ich eine körperliche Untersuchung. Bei der körperlichen Untersuchung achte ich darauf, ob Ausfluss aus dem Ohr vorliegt. Außerdem bei der körperlichen Untersuchung führen wir eine Otoskopie durch, um das Thrombenfell und den Gehörgang zu beurteilen. Des Weiteren schaue ich Or haut an ob es haut ferenderung und prexi oder heiß gibt. Heiß gibt. Danach würde ich eine Röntgenaufnahme durchführen, um mögliche Sinusit auszuschließen. Neben dieser Untersuchung wäre eine Ebenenfalls Röntgenaufnahme sinnvoll, um mögliche Lungenprobleme auszuschließen. Wenn ich sollte sich meine Verdachtdiagnose zu bestätigen, werde ich den Patienten stationäre aufnehmen. Und zunächst werde ich dem Patienten einen venösen Zugang legen. Dann werde ich Flüssigkeit, Analgesik und Antibiose verabreichen. Außerdem würde ich eine pädiatrisch Konsil anordnen, um meine Therapie zu optimieren. Ja, wenn Sie mit dieser einverstanden sind, würde ich mit dieser geplanten Untersuchung fortfahren, Herr Oberarzt. Sollte sich meine Verdachtdiagnose bestätigen, so braucht nicht. Sollte bestätigen. Sollte sich meine Verdachtsdiagnose. Würde ich den Patienten stationäre aufnehmen. Danke schön. Herr Kollegin, können Sie so uns Otoskopie aufklären? Otoskopie. Otoskopie. Ja, ich suche, Herr Oberarzt. Otoskopie ist eine spezielle Gerät. Entschuldigung, ich möchte Ihnen Otoskopie aufklären. Otoskopie ist eine spezielle Gerät, mit der wir das Ohr beurteilen können. Diese Untersuchung hilft uns, die Krankheit erkrankenken, wie Otitis media oder andere Ohrerkrankungen zu erkennen. Das ist eine das ist eine schmerzfreie und röntgenfreie Untersuchung. Es wird keine Nadel und keine Kontrastmittel benötigt. Vor der Untersuchung gibt es keine bestimmte Vorbereitung. Nach der Untersuchung sollte der Patient ihre Alltag wie gewohnt fortsetzen. In manchen Fällen kann stattdessen andere Untersuchung wie Röntgenaufnahme oder andere Gerät durchführen, abhängig vom Krankbilder. Herr Körlögen, Sie haben gesagt, Röntgenbild durchführen. Welche Röntgenbild möchten Sie in diesem Fall? Ich möchte zuerst Zwei Röntgen des Schades. Röntgen des Schades, ja, Röntgen des Schades. Danach würde ich eine Röntgenaufnahme. Zwei Ebenen Röntgen des Thorax. Zwei Ebenen Röntgen des Thorax, ja, Röntgen. Würden Sie in diesem Fall eine Behandlung oder Therapie Ja. führen? Ich. Welche Therapie führen Sie durch? Sollte sich meine Verdachtsdiagnose bestätigen, würde ich folgende Therapiemaßnahmen vorschlagen. Zuerst würde ich einen venös Zugang legen. Dann würde ich Flüssigkeit und Analgesik und Antibiotika wie Amoxicillin verabreichen. Gibt es andere Möglichkeiten für die Antipyretiktherapie? Ja, es möglich, es könnte sein, dass wir Cold Compress benutzen vielleicht, ja. Okay. Was empfehlen Sie nach der Behandlung der Mutter des Patienten? Ja, es könnte sein, dass eine Pneumonie vorliegt nach der Behandlung. Und wenn der Patient Husten habe, wird der Patient im Krankenhaus gebleibt oder ich habe keine Ahnung. ich habe nicht viele Erfahrung über diese Fall. Nach der Prüfung werde ich nachschlagen. Okay, Herr Kollegen. Wie können wir die Temperatur des Körpers messen? Welche Methode kennen Sie? Ja, ich kenne drei Methode. Axel Hölle, Mund und After. Das ist richtig oder falsch, Herr Överst? Ja, hier jetzt gibt es Infrarot-Thermometer und traditionelle Thermometer. Zurzeit nutzen wir Infrarot-Thermometer. Infrarot-Thermometer. Die Thermometer braucht keinen Kontakt. Ja, ich. Nach der Corona nutzen wir sehr oft als früher. Ja, ich bin Dermatologe und habe ich keine viele Erfahrung über Fieber zu messen. Okay. Vielen Dank, Herr Kollegen. Ich schön, Herr Herr Oberas, ich würde Ihnen gern einen neuen Patienten vorstellen, den ich eben in der Notaufnahme gesehen habe. Hätten Sie kurz Zeit? Ja, bitte. Es geht um Lukas Meyer, einen 2-jährigen Patienten, geboren am 01.01.2023, 1,50 Meter groß, 18 Kilogramm schwer. Er wurde in Begleitung seiner Mutter hierher gebracht. Er stellte sich bei uns vor, aufgrund seit 2 Tagen bestehender, progredienter Fieber, 40 Zentigrad, Schüttelfrost sowie Fatigue. Seine Mutter berichtet, dass er dagegen Säftchen genommen und seine Mutter hatte ihm Kühlung durchgeführt, aber die beide haben kaum geholfen. Er habe vor einem Jahr ähnliche Beschwerden gehabt. Darüber hinaus berichtete seine Mutter, dass er seine Ohren gezeigt hat. Die Frage nach Dyspnoe wurde verneint. Er hat er klagte über trockenen Husten. In der vegetative Anamnese ist unauffällig bis auf Nausea, zweimal Emesis, zweimal Emesis und sowie Insomnie wegen des Fiebers. An Vorerkrankungen hatte er Herr physiologische Kollegen, Fieber ist Fieber vegetativ Anamnese oder? Nein, das ist Hauptbeschwerde. Sie haben recht. Auch vegetativ Anamnese. Ja, auch vegetative Anamnese. Aber in diesem Fall auch Hauptbeschwerde als auch vegetative Anamnese. An Vorerkrankungen hatte er physiologische Ikterus. Er wurde mit Phototherapie behandelt. Er wurde noch nie operiert. Allergien und Unverträglichkeiten sind keine bekannt. In der Familienanamnese fand sich Diabetes bei der Mutter, Diabetes mellitus. Bei dem Vater ist gesund. Bei der Schwester ist auch gesund. Er ist vollständig geimpft. Reiseanamnese ist unauffällig. Meine Verdachtsdiagnose lautet auf Otitis media. Dafür schiebt ist Fieber, Fatigue. Er habe seinen Ohren gezeigt. Differentialdiagnostisch kommen Tonsillitis, Pneumonie, Meningitis in Betracht. Zur Diagnostik würde ich zunächst eine körperliche Untersuchung bei der Patientin durchführen. Im Rahmen der körperlichen Untersuchung würde ich zuerst die Vitalparameter erfassen, unter anderem Fieber, Atemfrequenz, Herzfrequenz, und Blutdruck, aber gegebenenfalls, in diesem Fall brauchen wir nicht. Sauerstoffsättigung. Ja, und Sauerstoffsättigung mit Pulsoximetrie. Anschließend würde ich den Patienten inspizieren, palpieren und auskultieren. In diesem Fall ist die otoskopische Untersuchung entscheidend. Wir können mit Hilfe von Otoskop Trommelfell oder Membranus tympanica beurteilen. Ich erwarte bei der Patientin Rötung im Membrana tympanica. Bei der Auskultation, um eine Pneumonie auszuschließen, mache ich oder Auskultation. Zur weiteren Diagnostik würde ich Blut abnehmen, um Blutbild, CRP, BCG Werte zu bestimmen. Bei der Laboruntersuchung würde ich auch eine Urin Untersuchung durchführen. Seine Mutter hat gesagt, dass er bis heute nicht Toilette gegangen. Gegebenenfalls würde ich Röntgen, Thorax und Röntgenschädel durchführen. Sollte sich der Verdacht auf eine Otitis media bestätigen, würde ich folgende therapeutische Maßnahmen empfehlen: antipyretische und analgetisches Mittel, Kühlung und Antibiotikum, unter anderem Amoxicillin oder Penicillin. Aber er hat keine Allergien. Ja, das war alles, Herr Ober. Würden Sie in diesem Fall neurologische Untersuchung durchführen? Ja, um eine Meningitis auszuschließen, würde ich neurologische Untersuchung durchführen. Dabei würde ich motorik, Sensibilität und Reflex überprüfen. Um eine Meningitis auszuschließen, würde ich insbesondere Brunsdünki-Zeichen und Kernig-Zeichen überprüfen. Wie können Sie Meningitis ausschließen, außer körperliche Untersuchung? Außer körperliche Untersuchung würde ich Lumbarpunktion veranlassen oder durchführen. Können Sie so uns Lumbarpunktion aufklären? Gute Frage. Lumbarpunktion ist ein wie kann man verstehen? Nur açıklayamam abi. Ich möchte nächstes Mal aufklären. Ja, ich möchte nächstes Mal. Ich möchte nicht nächstes Mal. Okay. Wie können Sie in diesem Fall Pneumonie ausschließen? Um eine Pneumonie auszuschließen, würde ich den Patienten auskultieren und eine Röntgenthorax veranlassen. Wie können Sie Pneumonie behandeln? Wenn er Pneumonie hat, würde ich im Stationär aufnehmen und zuerst einen Venözugang legen und werde ich Antibiotikum begonnen. Und? Und Antibiotikum, Würden Sie in Sauerstoff. diesem Fall Sauerstoff Ja, geben? gegebenenfalls werde ich Sauerstoffmaske geben. Okay, vielen Dank, Herr Kollegen.